Schönen guten Abend. Ich bin zum ersten Mal hier in dieser Platz. Ja. Es ist aufregend. Ja. This is the first time for me here up here, and it's very exciting. Ein paar Jahre bin ich dort gestanden, habe ich Bass gespielt. For a few years I've been standing back there playing bass guitar. Von einiger Zeit stehe ich auf der anderen Seite. And ja. Just recently I've been standing over on the opposite side. Und jetzt verstehe ich ganz gut Pastor Rob. I feel a little bit more in touch with Pastor Rob. Trotz I can understand seine Erfahrung. His situation, even despite his experience. Und es ist wirklich aufregend, denn zu einem Masse, so große Masse. It's really enthusing and exciting to stand in front of such a big crowd and audience like you. Ein paar Worte zu sagen. Aber Gott ist treu. God is faithful. Heute Abend speziell, weil es gibt mindestens ein guter Prediger hier in diesem Raum heute Abend. God is faithful because there's at least one good preacher. Ja, seid ihr bestraft? Glaube ich nicht. Aber ich werde ein paar Gedanken mit euch teilen. I'd like to share a few thoughts with you. Als Bestätigung, was Dave gesagt hat. And it's a confirmation of what Dave just said. Vorige Woche habe ich auch Urlaub in Deutschland gemacht. I was in Germany. Ich habe Freunde und meinen Bruder in der Nähe von Mannheim besucht. I visited my brother and friends in Mannheim. Und genau zu sein, ich bin Dienstag. 15 Uhr bin ich auf dem Weg nach Deutschland. To be exact, last Tuesday, 3 o'clock, I was on my way to Germany. Und ein paar Minuten, bevor der Spiel Deutschland gegen Italien begonnen hat. Just a few minutes before the game of Germany Italy started. Bin ich angekommen. I arrived in Germany. Und es war sehr schön zu sehen. It was great to see. Gleich nach dem Grenzübergang in Deutschland. Right when I entered Germany, crossing the border. Deutsche Fahrzeuge mit deutscher Fahne. Fast jeder hat eine deutsche Fahne gehängt gehabt. Es war unglaublich. Almost all cars had German flags on them. It was really incredible. Und dann so gegen 20 Uhr. At 8 p.m. Bin ich in der Nähe von Mannheim gewesen. At 8 p.m. I was close to Mannheim. Und es war so wenig Verkehr. And there was really hardly any traffic on the street. Was ist passiert mit der Deutsche? It's really strange. What happened to Germany? Dann bin ich zu meinem Bruder angekommen und hat gesagt, komm schnell, wir müssen Fußballmatch anschauen. I was with my brother, I arrived. He said, oh, come quickly, we have to see the match. Und das Spiel war großartig. It was a great game. Die Stimmung war fantastisch. It was a fantastic atmosphere. Nach dem Spiel, die Stimmung war, hat ein bisschen nachgelassen, weil die Deutschen verloren haben. Afterwards, it wasn't so good because aber Germany trotzdem, lost. Trotzdem, es war but wunderschön. Even though it was a really good time. Und ich habe fast gedacht in dieser Zeit. And during that time, I thought about something. Die Veranstalter haben so eine Riesenmasse bewegen können. The organizers of the World Cup, they were able to move such huge crowds. Millionen von Menschen sind in Stadion nicht, es sind nur gegen ungefähr 60.000 Leute, aber vor der Fernsehen waren Millionen. In front of television, there were millions of people watching. In the stadium, thousands of people. Und in der ganzen Welt vielleicht bei der Eröffnung, glaube ich, waren über 2 Milliarden, haben das angeschaut. And apparently there were, right at the opening ceremonies of the World Cup, apparently there were over 2 billion people watching on their televisions. Und lass uns ein bisschen nachdenken. Was wäre? So just let's think about what if? Wenn. Nur einen Tag, nicht einen Monat. What if in maybe just one day, not even in a month's time? Können wir so eine Veranstaltung machen? Can we do such an event? Wo Gottes Namen verherrlicht wird. Can we do such a such a program, such an event where God's name is glorified? Stell dir vor, überall Menschen mit der Fahne in der Hand. Jesus lebt. So imagine there's people have waving flags and which say Jesus is alive. Ich glaube, unsere Welt wird sicher besser. Für mindestens einige Zeit wird sicher besser sein. Wäre oder unsere, wird? Wäre. Okay. I think that if that would be the case, our world would be a better place, at least for some time. Aber But? Die Nachrichten sprechen dagegen. But if the news tell us a different message. Menschen machen sehr viel Geld mit den Nachrichten. The people make lots of money with news. Mit schlechten Nachrichten. And they make good money with bad news. Habe heute Kronenzeitung gelesen. I read the Kronenzeitung today. Und es ist dort über Anschläge gestanden, dass in Indien wieder etwas Züge sind in der Luft gesprengt worden. And there was an article that in India there was an attack, an explosion on the train. Die israelische Armee ist in Libanon eingerückt. The Israeli army went and had attacks or operations in Lebanon. Aber eine gute Nachricht war auch dabei. But it was auf der ersten Seite sogar. There was even one good news there, right on the first page. Nach meiner Sicht. Yeah. That was at least my opinion. Osama bin Laden ist krank. Schwer krank sogar. Apparently Osama bin Laden is seriously sick. Heute Abend werden wir, ich werde nicht sehr lang, sogar kurz sein. Und wir werden beten, mehr beten. Today, I want to be short and we want to spend more time in prayer. Und ich bitte euch, für Osama bin Laden nicht zu beten. Er hat viel Schlimmes gemacht. Und jetzt not to pray for Osama, bekommt er vielleicht seine Belohnung. Ich weiß es nicht. Gott weiß das. Aber das war wegen Nachrichten. So maybe he gets his rewards now. That's something about news. Ja, eine sehr gute Nachricht ist Gottes Wort. God's word is great news. Und zu unserem Thema, zu meinem Thema heute Abend. Ich freue mich nicht immer, wann mein Telefon klingelt. I'm not always excited when my phone rings. Ich brauche gar nichts mehr auf der Telefondisplay schauen und nach der Stimme erkenne ich, wer mit mir spricht. And I don't even have to see the display. I know pretty much exactly who's talking to me right Meine Tochter hat eine besondere Art, Hallo zu sagen. Hallo, dann weiß ich, sie ist. My daughter has a very special way to say hello, so I know immediately that it is her. Pastor, ob seine Stimme erkenne ich auch. I also know Pastor Rob's voice exactly. Brent, seine Stimme kenne ich auch. I know Brent's voice. Und viele von unserer Gemeinde. And I know many from our church. Oder von meinen Freunden. Also from my friends. Und ich möchte ganz kurz über die Stimme reden. I'd like to talk about the voice. Und in 1. Mose, Kapitel 3, In Genesis chapter 3, Vers 8. Verse 8. Ich lese einmal vor von Vers 8, ja. Und sie hörte die Stimme Gottes, der Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da verstecken sich die Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen und des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchte mich, weil ich nackt bin und ich verstecke mich. So, chapter 3, verse 8 till 10. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to the man and said to him, where are you? And he said, I heard the sound of thee in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Ich glaube, Gott war sehr stolz auf seine erste Menschen, Adam und Eva. I think God was very proud of his first Aber two Freude, people. Die Freude über die erste Menschen war nicht lange. His joy about Adam and Eve didn't last very long. Es ist so ein Privileg, Gottes Stimme zu hören. It's such a privilege to hear God's voice. Ich stelle mir vor, jeden Tag in der Früh ist Gott gekommen in Garten Eden und hat seine Freunde begrüßt. Guten Morgen, wie geht's euch, oder? I imagine that God would come every morning visiting the garden. I would say, hello, good morning, how are you? Und auf einmal grüßt er wieder seine Freunde und die Freunde haben sich versteckt. And then one morning he's coming again, he's greeting his friends, but his friends hid themselves. Das ist vor Millionen Jahren passiert. Heute ist vielleicht nichts mehr gültig, ja? Oder? That happened a long time ago, so you think, well, that's not valid anymore. Und in Bibel finden wir sehr viele Beispiele. And the Bible gives us many examples, many stories. Wo Gott mit Menschen spricht. Where God is speaking to people. Eine große Beispiel ist sind die Propheten. Great examples are the prophets. Elias. Elijah. Er hat Gottes Stimme ganz, ganz nahe gehört. And he would hear God's voice in a very intense way. Und trotzdem, er war ein unzufriedener Mensch. But he still was not satisfied. Andere Menschen haben auch Gottes Stimme gehört. Other people would also hear God's voice. Es ist heutzutage noch möglich, Gottes Stimme zu hören. It is possible that you can hear God's voice even today. Ich frage euch, hören wir Gottes Stimme heute noch? And I ask you, do we still hear God's voice today? Wie viele von uns haben das gehört? How many of us did hear that? Did hear God's voice? Zwei? Heute oder? Nein. Okay. How many of us ever heard God's voice? Ich glaube, solange wir Gottes Wort lesen, I think and I believe as long as we read God's word, hören wir seine Stimme. We hear his voice. Gott hat uns Pastoren gegeben. God gave us pastors. Gott hat uns Freunde, christliche Freunde gegeben. God gave us Christian friends. Gott spricht uns durch Situationen. God speaks to us through situations. Und können wir nie sagen, dass Gott heutzutage nicht mehr spricht. So we cannot say that God is not speaking anymore today. Ich komme aus einem Land. I come from a country. Ja, von Osteuropa. Das ist nicht weit entfernt von hier, 530 Kilometer ungefähr. From Eastern Europe, it's not very far away, just 530 kilometers. Und ich habe in ganz anderen Lebensbedingungen gelebt. And I lived under completely different circumstances. Ich kann mich ganz gut erinnern. I can remember. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. I grew up in a Christian family. Gott hat mir, es war mir so bekannt. I knew so much about God. Aber es war so, die waren parallele Wege. But we went ways pretty parallel or similar to. Und vielleicht können Sie gar nichts vorstellen. In vor 20 Jahren ohne Strom am Tag zu leben. Maybe you cannot even imagine that just 20 years ago we would live without electricity. Du könntest keine Geräte einschalten. You couldn't, switch on any tools, devices. Du könntest mit deinem PKW, privates PKW, nicht fahren. You didn't even have your private car that you could drive with. Überall hast du gehört nur, das geht nicht, das darfst du nicht. And you always would hear, this is not possible, you cannot do this, you're not allowed to do that. Und ein wunderschönes Land, es ist kaputt gegangen wegen wegen eine unglaubliche Regierung. And just a beautiful country was completely destroyed and was lying in shambles because of a terrible government. Aber but wenn am Abend wir keinen Strom gehabt haben, but it, in the evening and there was no electricity, wir haben allgemein in Winterzeit, and especially during the winter time, wir haben Gebetskreis immer wieder veranstaltet. We had prayer evenings very regularly. Und es waren viele Probleme, aber wir sind sehr eng mit Gott gegangen. There were many problems, but we were in a very close relationship to God. Ich möchte nicht darüber reden. Das hat keinen Sinn mehr. I don't want to talk about the details. It doesn't make sense. Vielleicht konnte ich gar nichts verstehen. Maybe you couldn't even understand or relate to it. Aber ich habe das alles erlebt. But I really experienced. I lived through all of that. Und ich finde, es war nicht so schlimm. And it wasn't really that bad. Für unser geistliches Leben. It wasn't so bad for our spiritual life. Ich glaube, es war sogar gut. I think actually it was good for us. Jetzt haben wir so viel Freiheit. Now we have so much freedom. Und vielleicht machen wir so wenig. And maybe we do so little. Am Sonntagabend habe ich in der Gemeinde so geschaut ein bisschen. On Sunday evening I looked around in the church. Ich glaube, wir waren über 200 Leute hier. We were over 200 people gathered here. Und ich habe gedacht, unglaublich. And I thought it's incredible. Wir sind viele hier. I thought it's amazing, so many people. Vielleicht kennen wir uns gut oder weniger gut. And maybe we know each other very well or we don't know each other yet so well. Und manchmal haben wir Angst. And sometimes we are afraid. Warum haben wir Angst? Why are we afraid? Und ich weiß, viele von uns haben Probleme. I know many of us have problems. Zurück zu meiner näheren Vergangenheit. Just let me share more about my closer past. In meiner Familie, wir haben überhaupt, ich kenne nicht, was Not war. In my family, we didn't know what it is to be in need. Mein Vater hat eine große Baufirma gehabt. My father had a big construction company. Wir hatten alles zu Hause. We had everything. Wir haben sogar andere sehr viel geholfen. We were able to help others. Und vor 16 Jahren. And about 16 years ago. Bin ich nach Österreich gekommen mit meiner Ex-Frau. I came to Austria. Und wir wollen etwas nur kaufen und wieder nach Hause fahren. And actually we just wanted to buy something here and then go back home. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, lass uns hier einmal von Anfang noch einmal versuchen. And she had the idea, let's start all over here. Und wie ich gesagt habe, in Rumänien habe ich ein gutes Leben gehabt. And I, you know, in Romania I had a very good life. Aber hier habe ich sehr viel geweint. But here I cried very much. Nicht wegen verschiedenen Nöte. Not because of specific needs. Aber durch die Situationen. But because of situations. Und ich habe es gleich verstanden. And I really I understood. Von Anfang an. Right from the beginning. Dass nicht gerade die Gottes Wille war. That it wasn't God's will. Hier zu bleiben. To stay here. Aber das war keine Rückweg mehr. But there was no way back. Weil nach einem Jahr, because after one year, eigentlich vor 15 Jahren ist meine kleine Tochter gestorben hier. Now it's 15 years ago my little daughter died. Und 5 Jahre später, vor ungefähr 9 oder 10 Jahre sind schon hier, war ich schon geschieden. And then just 10 years ago I got divorced. Es war eine schwere Zeit. It was a very difficult time. Ich will gar nicht mehr darüber denken. I don't want to think about it. Und heute stehe ich hier. And today I stand und here. Denke ich, warum? Why? Ich habe mal eine Stimme gehört. I heard a voice some time ago. Ich habe mit Pastor Rob in dieser schweren Zeit sehr viel Zeit verbracht. Eigentlich er hat mit mir viel Zeit verbracht. And during that difficult time, Pastor Rob spent a lot of time with me. Und seine Art. And just his whole way of talking and helping me. Hat mich einfach verstehen lassen, dass ich zu dieser Gemeinde gehöre. He showed me that that I'm really part of this church. Es war eine Stimme. And it was a voice. Ich glaube, es ist von Gott durch ihn gekommen. And I think it was from God through him. Und Gott hat zu mir sehr viele Mal gesprochen. And God spoke to me a number of times. Durch unseren Pastor. Through our pastor. Er spricht auch durch die Situationen, wie ich gesagt habe. God speaks also through situations. Wir müssen aber aufmerksam sein. But we have to be really listening, being attentive. Wir haben das Pflicht, seine Stimme zu erkennen. We have the responsibility to recognize his voice. In Johannes 10, Vers 2. In John chapter 10, verse 2. 2 und 3. Und 4 auch noch dazu. Steht: Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet die Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigene Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigene alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Okay, chapter 10, verses 2-4. But he who enters the door is a shepherd of the sheep. And to him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. When he puts forth all his own, he goes before them, and the sheep follow him because they know his voice. Gott spricht zu uns. God is speaking to us. In unsere Verstand. And he's speaking to us in unsere Herzen. To our minds and to our hearts. Ich glaube, es zu jedem von uns ist passiert. And I think it would happen to all of us. Wenn du etwas unternehmen willst, you want to do something, hörst du diese Stimme. You hear a voice. Tu das. Do this. Oder tu das nicht. Or don't do this. Und du machst das. And then you do it. Und die Stimme hat gesagt, tu das nicht. And the voice said, don't do it. Du kannst dich rechtfertigen. You can justify what you did. Du sagst, ja, ich habe das gemacht, ich werde das nehmen jetzt. And you can say, well, I took this and I will use Weil it. Mein Chef betrug mich auch. And I mean, my boss is also cheating on me. Du findest immer wieder was zu sagen. You always find something to say. Aber denk nach. But think about it. Gott hat sicher zu dir gesprochen. God spoke to you. Tu das nicht. Don't do it. Wenn du etwas Gutes machen willst, if you want to do something good, dann wirst du auch die Stimme hören. Then you hear the voice. Mach das oder mach das nicht. Do it or don't do it. Aber wenn du in Gott bist, wenn du in Gott bist, but if you are in God, du weißt, welche Stimme hat zu dir gesprochen. You know which voice spoke to you. Weil es gibt andere Stimme auch. Because there's other voices as well. Die wollen dich nur in Verwirrung bringen. Because those voices want to confuse you. Und vor einiger Zeit war ich in eine Gemeinde und ich habe eine deutsche Evangelist predigen gehört. Some time ago I was in another church and I heard a German evangelist. Sein Name ist Wilfried Mann. Vielleicht einige von uns kennen diesen Namen. Maybe you know the name Wilfried Mann. Und ich habe ein Buch gekauft, was er geschrieben hat. And I bought a book that he wrote. Der Titel hat mir ganz gut gefallen. I really liked the title. Mach dir keine Sorge. He says, don't worry. Es ist nicht schön. That's nice, isn't it? Mach dir keine Sorge. Don't worry. Ja, ist schön. Jemanden trägt unsere Sorge, ja. That somebody is carrying our worries. Und hast du uns auch gesagt, werf eure Sorge auf mich, ja. Jesus said, cast your worries, cast your cares on me. Ich möchte ein bisschen vorlesen von dieses Buch. I'd like to read something from the book. Ein paar Gedanken, was some thoughts. Wilfried Mann geschrieben hat. Und es gefällt mir ganz, ganz gut. Gott hält mich für wichtig. God sees me as important. Er achtet und schätzt mich. He respects me and he appreciates me. Er krönt mich mit Ruhm und Ehre. He crowns me with glory and honor. Er zählt die Haare auf meinem Kopf. He counts the hair on my head. Und spricht von dem Wert. And talks about the value that I have in him. Den ich für ihn habe. Jesus erachtet mich so wertvoll, dass er sein Leben für mich gab. Jesus, I'm so precious to Jesus that he was willing to give his life for me. Christus lebt in mir. Jesus lives in me. Dieser kostbare Schatz tragen wir allerdings in ein zerbrechliches Gefäß. This precious treasure, but we carry this precious treasure in frail jars. Denn so wird jeder erkennen. Then because through that everybody will recognize. Dass die außerordentliche Kraft. That we have extraordinary power. Die in uns wirkt. That works in us. Von Gott kommt und nicht von uns selbst. That comes from God and is not from us. Gott gibt mir die Zusage, dass niemand mich als sein Eigentum vor seiner Liebe trennen kann. God promises me that nothing can take me away from his love and being his own. Auch wenn ich gerade auf falschen Wegen unterwegs bin. Even if I travel on wrong ways. Ich darf Fehler machen. I am allowed to make mistakes. Er nimmt mich als Sünder an. He accepts me even as a sinner. Und noch einmal zu dieser wunderschönen Stimme. Let me say one more thing about this beautiful voice. Meine Schafe hören meine Stimme. My sheep hear my voice. Und ich kenne sie. And I know them. Und sie folgen and mir. And they follow me. Und ich gehe ihnen. And I give them eternal life. Ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. And they don't get lost in eternity. Und niemand wird sie aus meinem Hand rauben. And nobody will steal them out of my hand. Gott hat seine Freude an mir. God has joy in me. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf sie Gnaden harren. God has pleasure in those who fear him and wait for his mercy, wait for his grace. Gott arbeitet an mir und wird das auch tun, solange ich lebe. God is working within me and he will also bring it to fulfillment until as I live. Das wird Gott machen. Wer Gott ist treu. God is faithful. Wir haben die Gelegenheit heute noch vor Gottes Thron zu kommen und zu beten. We have the opportunity to come before God's throne and pray. Und diese wunderschöne Blätter, was ich am Sonntag bei der Türe bekommen habe. And we received these beautiful leaflets on Sunday before the service. Ich habe verstanden, dass es so viel Not fürs Gebet ist. There's so much need and there's so much need for prayer. Unsere Stadt braucht unser Gebet. Our city needs our prayer. Wir selber brauchen Gebet. And we ourselves need prayer. Unsere Familien brauchen Gebet. Our families need prayer. Unsere Gemeinde braucht sehr, sehr viel Gebet. Our church needs prayer. Und es gefällt mir ganz gut, dieser Vers von Jesaja 5, 16. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Wille lebt, hat große Kraft. Isaiah 5, Verse 16 says, the prayer of a righteous man has much power. Und wir wissen, dass die Menge manchmal ist auch entscheidend. Und wir sind viele. And sometimes we know that it's also how much we pray is important, or how many pray. Und wir können Dinge ändern. We can change things. Unsere wunderschöne Stadt, wo wir leben, our beautiful city that we live in, hat auch ein trauriges Rekord. Also has a very sad record. Was die Scheidungen betrifft, there's a very high divorce rate. Über 62%, glaube ich, die Ehe gehen kaputt. I think over 62% of marriages are ending in divorce. Und viele von diese Menschen, was zu Gericht gehen, and many people who go even before court, sagen zu Richter oder zueinander, wir haben uns nicht mehr zu sagen. They say to the judge, we don't have, there's nothing that we can tell each other anymore. Wir können nicht mehr kommunizieren miteinander. We cannot communicate anymore. Wir verstehen uns nicht mehr. We don't understand each other. Wir haben andere Werte. We have different values. Und das ist einer der Hauptgründe der Scheidungen. So that's one of the main fehlende reasons Kommunikation. For divorce is just the lack of communication. Und ich will nicht glauben, dass durch fehlende Kommunikation unsere Beziehung zu unserem Gott schlechter ist. I don't want to believe that the lack of communication or makes the relationship with God destroys the relationship with God. Dankeschön. Ja, und wir brauchen tägliches Nahrung für unsere Leib. We need nourishment. We need food for. Und ein paar Mal am Tag gehen wir zu Kühlschrank. We go to the refrigerator. Und wir nehmen was raus und essen wir. So we get something and eat it. Manche mehr, manche weniger. Kommt drauf an, wie wir ausschauen wollen. Some eat more, some eat less. Und denken wir an unsere geistliche Mensch. Vielleicht ist nur so eine kleine Zwerg. Let's think about our spiritual. Wie oft gehen wir zu person. Gottes Wort am Tag? How often do we come to ihm God's word for nourishment? Vielleicht das ist ganz, ganz schlank oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jeder soll wissen. So you should know how your spiritual person is. Aber how you doing well or are you just tiny? Aber mindestens in der Gemeinde, wir haben die Gelegenheit, uns stärker zu werden. Here in the church we have the opportunity to really get good food. Und wir werden das in Kurze machen. So vorher werden wir unsere Spende einsammeln. And we will have the offering now. Ja, und ich bete fürs Spende. Let's pray for the offering. Danke, Vater, für alles, was du für uns tust. Thank you, God, for all that you are doing in us. Du bist ein wunderbares Gott. You are a wonderful God. Du hast uns so viel gegeben. You've given so much to us. Du hast alles, was du am liebsten gehabt hast. Everything that you love and appreciate. Du hast deinen Sohn uns gegeben. You gave your son for us. Dass wir vergeben haben. So that we can have forgiveness. Ich bin so dankbar. I'm so thankful. Und du hast uns gesegnet. And you have blessed us. Du hast uns so viele Dinge, kostbare Dinge gegeben. You have given us so many precious things. Und du hast diese wunderschöne Gemeinde gegeben. And you have given us this beautiful church. In Statistik wir lesen. The statistics tell us, dass viele Menschen fühlen sich allein. That many people feel lonely. Wir fühlen uns nicht allein. But we are not lonely. Du bist immer bei uns. You are with us all the time. Und segne unsere Gabe. So we ask you that you bless our offering. Ich bete dich in Jesus' Namen. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.